Geborgen durch Ausfall, auf dem jede Sorge verheilt. Weggesperrt am Wegesrand, Hass und Gewalt. Gas- und Stromrechnung bezahlt, normaler Alltag. Mit warmen Klamotten an, weil man es nicht kalt mag. Herbst, die Bäume sind kack und die Blätter färben sich. Er hält sich für sich und zeigt auch keine Regung im Gesicht. Er braucht Schatten und Verlicht, die Ruhe bricht nicht. Alle sind weg, es ist menschenleer, kein Menschen mehr. Er ist standhaft wie Teer und solide, den Weg wissen. Keine Kleider oder Knochen sind verschlissen. Man weiß sein Ziel, erwartet, gibt aber nicht viel. Das Gewissen ist gereinigt, wie Teller mit Priel. Keine Schwielen an der Hand, kein Familienstand. Wut in Brand mit dem Kleinen weggerannt. Doch es ist nicht schlimm, der Weg führt nach Süden und die Straße kennt keine Lügen. Es ist egal, wie einst dieser Lebensabschnitt entstand. Die Hauptsache ist, dass man niemals ihre Leiche fand. Everything on my side is looking alright. From the soul, y'all. Der Tag bricht an und man sieht mich an. Ich muss mich fertig machen und packe die Sachen. Es ist heiß um mich wie im Schlund eines Drachen. Doch ich kann mich nicht aufhalten und rasten. Alles ist unruhig und voller Hassen. Doch ich muss mich besinnen und alles berechnen. Ich kann mir keine Fehler erlauben, denn wenn sie es rauskriegen, werden sie mich aufkriegen. Träume von Freiheit und Unbeschwerten fliegen. Hinwiegen, nein, auf keinen. Es gibt nun mehr keinen zurück. Arbeite mich Stück für Stück von dem weg, was mich bedrückt. Ich hoffe nur, es glückt, es macht mich verrückt. Ich nehme den Rucksack und packe Sprengstoff rein. Es war immer so grausam, alleine zu sein. Everything on my side is looking all right. From the soul, y'all. Der Weg führt zur Kirche, denn im Gotteshaus geht jedermann ein und aus. Die Sünde wurde vergeben, es gibt noch ein Leben nach dem Tod. Das Paradies ist nun von nichts mehr bedroht. Zwar sind die Hände noch purpurrot, doch die Seele ist rein und es ist endlich vergessen. Nein, er ist jetzt befreit und auch nicht mehr besetzt. Mit dem Kreuzschlag und auf den Knien weiß er, dass man ihm vergibt. Denn er ist auch nur ein Mensch und hasst und liebt. Deshalb hat er auch dasselbe verdient wie jeder andere. Und es wird auch so sein, Gott macht keinen Unterschied, ob groß, ob klein. So gibt es noch Hoffnung, auch für ihn. Nur hatten die armen Kinder leider nicht den Tod verdient. Everything on my side is looking all right. From the soul, y'all. Wie viele Menschen begegnen dir auf dem Weg des Daseins? Wie viele sagen, meins ist auch deins? Wie viele respektieren dich und deine Meinung? Wie viele kommen bei dir noch mit der Wahrheit hoch? Wie viele schätzen dich und deine Ansicht? Wie viele verletzen dich und interessieren sich nicht? Wie viele geben einen ernst gemeinten Ratschläge? Wie viele würden dich vernichten, wenn es in ihrer Macht läge? Wie viele hören dir zu, um dich zu verstehen? Wie viele wollen nur das Äußere sehen? Wie viele lachen mit dir und nicht über dich? Wie viele sagen dir noch die Wahrheit ins Gesicht? Wie viele stehen dir mit Tat und Rat zur Seite? Wie viele erhoffen sich nur deine nächste Pleite? Wie viele lieben und hassen deine Person. Wie viele sind, wie viele? Komm, sag es schon. Everything on my side is looking all right. From the soul, y'all. Get it on from